Das Institut für Pflanzenschutzkunde der Forschungsanstalt für Agrarwissenschaft beim Ministerium für Landwirtschaft in der TVIAK hat mit einheimischen Rohstoffen ein neues pflanzliches Pestizid entwickelt. Das Forschungskollektiv entwickelte dieses Pflanzenschutzmittel auf unsere Art und Weise und bewiesen durch den Anwendungstest dessen Wirksamkeit. Der Produktionsprozess für dieses Schutzmittel ist einfach. Der Stromverbrauch und die Produktionskosten sind sehr niedrig. Und dieses Pflanzenschutzmittel weist bei der Bekämpfung der Schädlinge mehr als 95% Effekt auf.